August 1853, vor der Villa Els in Bad Ischl. Der Kaiser von Österreich trifft eine Principessa Contadina aus dem Bauernadel. Warum? Die Mütter wollen es so. Sie haben ein Rendezvous geplant, weit ab von Wien am Fuße der Alpen, ne? Per genau. Ein Sommer in Bad Ischl ist eine Reise wert und das Herz so hoffnungsvoll. Sophie hat ihrer Schwester die Sache gut erklärt, doch sie läuft nicht, wie sie soll. Warum kommt ihr erst jetzt? Ein Wetter hielt uns auf. Wir brauchen jetzt ein wenig Ruhe. Wo denkst du hin? Der Kaiser erwartet euch um vier. Was? Wie sieht Helena aus? Max lässt sich entschuldigen, doch ich hab Sissi mitgebracht. Das Kleid ist ganz unmöglich, reiß nicht die Frisur. Ich zieh mich um. Das geht nicht mehr. Einen Kaiser lässt man nicht warten. Was nützt sein Plan? Ist er auch noch so schlau? Er bleibt doch immer Theorie. Und nur das eine weiß man ganz genau. So wie man plant und denkt, so kommt es nie. Che bel progetto, sarebbe bello così. Ma attenzione, signore, signori. So wie man plant und denkt, so kommt es nie. Die Mütter sind gesprächig, der junge Kaiser schweigt. Die Heiratskandidatin schwitzt. Die Sache wird genierlich, weil jetzt der Kaiser zeigt, dass er Eigensinn besitzt. Nun, Franz, sag runter raus, wie sie dir gefällt. Yeah. Deine reizende Cousine. Wie eine frische Mandel, die gerade springt. Das ist ja beinahe Poesie. Sie hat so liebe, sanfte Augen und Lippen. Und ein ordentliches Becken. So? Auf dem Ball heute Abend tanz ich nur mit ihr. Er mag sie. Nun, dann lad sie ein. Steh auf. Geh zu ihr, nimm sie in den Arm. Na? Wie? Die? Was nützt ein Plan? Ist er auch noch so schlau? Er bleibt doch immer Theorie. Und nur das eine weiß man ganz genau. So wie man plant und denkt, so kommt es nie. 3 Jahre probiert, Französisch parliert, Manieren einstudiert. 3 Jahre Ermahnung, Erziehung und Planung. Alles umsonst. Was nützt dein Plan? Ist der auch noch so schlau? Der bleibt doch immer Theorie. Und nur das eine weiß man ganz genau. So wie man plant und denkt, so kommt es nie. Und nur das eine weiß man ganz genau. So wie man plant und denkt, so kommt es nie. Yeah!